jetzt los. Wir stehen zu euch wie ein Mann. Gemeinsam packen wir es an. Soll das jemals anders sein? Wir stehen für